Abschnitt 5 von Das letzte Märchen von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Posaune. Die erste Nummer meiner Zeitschrift sollte am 25. des Monats ausgegeben werden und wurde in den Tagen zuvor in der Reichsdruckerei hergestellt. Die erste Seite zierte das prächtig gelungene Bild des alten Königs. Ich war mit dem Ausfall der Zeitung ganz zufrieden. In einem Einleitungsteil hatte ich die ungeheure Bedeutung des Zeitungswesens dargelegt und mit freudigem Stolze darauf hingewiesen, dass Hereditas Ophotoranien durch die Gnade seines Königs und die Weisheit seiner Volksvertretung zuallererst unter den Zwergkönigreichen der Wohltat einer Zeitung teilhaft werde, dass das Land auch hierin, wie in mancher anderen Kulturtat, allen Völkern unter der Erde rühmlich vorangegangen sei. Da traf mich ein harter Schlag. Am 24. des Monats, als die Zeitungen in Riesenpaketen zum Versand nach allen Himmelsrichtungen schon bereit waren, kam Prinz Hamrigula zu mir. »Verehrter Herr Professor«, sagte er freundlich, »ich komme, Ihnen einen Dienst zu leisten, das heißt, Sie vor einem Reinfall zu schützen.« Ich sah ihn erstaunt an. Er fuhr fort. »Ich habe durch Ihre Freundlichkeit bereits eine Nummer der neuen Zeitung zu lesen bekommen und muss sagen, dass Sie die Nummer leider in der jetzigen Fassung nicht ausgeben können.« »Aber wieso nicht?« Er lächelte und zog aus der Tasche seines grünen Samtrocks ein Zeitungsblatt. »Da, man ist Ihnen, nein, man ist uns zuvorgekommen. In Hakulatotuland, unserem freundlichen Nachbarland, ist heute Morgen dieses Blatt ausgegeben worden. Wir sind also nicht die Ersten. Die Nachbarn sind uns nach all den Jahrmillionen um einen Tag zuvorgekommen.« Ich starrte das fremde Zeitungsblatt an. Die Posaune hieß es und hatte ein schreiend grelles Titelblatt, auf dem eine Mordtat dargestellt war. Die Posaune. Einzige privilegierte Staatszeitung von Hakulatotuland. Ein Konkurrenzblatt. Das ist infam, würgte ich heraus. Ich kann ja nichts dagegen einwenden, dass sich das Nachbarland auch eine Zeitung gründet. Aber schon heute? Heute? Vor uns? Was soll ich nun mit meinem Einleitungsartikel machen? Vielleicht lesen Sie den Einleitungsartikel dieses Blattes. Ich überflog ihn. In Hereditas Ophotoranien, hieß es unter anderem, ist beschlossen worden, eine Zeitung zu gründen, nachdem dieser halb der Abgeordnete Dr. Nein die Hälfte des Parlaments zu Krüppeln geredet hat. Die Hereditas Ophotoranier sind bedächtige Leute. Sie überstürzen sich in nichts, denn obwohl der aus Deutschland importierte Chefredakteur sich schon wochenlang im Lande aufhält, ist von einer Zeitung weder etwas zu hören noch zu sehen. Der Herr sitzt mit seinem Stabe in der kühlen Eule und trinkt grüne Limonade. Inzwischen bezahlt ihm der Staat aus den Taschen der Steuerzahler für diese anstrengende und segensreiche Tätigkeit ein Sündengeld. Wir, Hakulatotuländer, bauschen eine Sache wie die Herausgabe einer neuen Zeitung zwar zu keiner Staatsaktion auf, wir vergeuden auch keine Parlamentssitzungen damit, aber etwas tun wir doch. Wir bringen die Zeitung wirklich heraus. Mit diesem Blatte, das wir die Posaune nennen, weil es laut und vernehmbar die Wahrheit künden wird, weil es all unseren Gegnern unsere Meinung ins Ohr dröhnen wird, geben die erste Zeitung unter der Erde heraus und beweisen damit wieder, dass in allen Dingen fortschrittlicher Kultur Hakulatotuland glorreich an der Spitze marschiert. »Das ist eine Herausforderung sondergleichen«, sagte ich und ließ das Zeitungsblatt sinken. Prinz Hamrigula lächelte wieder. Es dürfte Ihnen auffallen, dass die Posaune genau einen Tag vor Ihrem Blatte erschienen ist. Man ist drüben genau unterrichtet gewesen. Sehr genau. Das werden Sie erst einsehen, wenn Sie die ganze Zeitung gelesen haben werden. Ich vermute, dass die Posaune ihren eifrigsten Mitarbeiter in Marilkaporta hat. Aber wer? Wie? Der Prinz zuckte die Achseln. Das Blatt enthält intime Dinge aus dem hiesigen Leben, namentlich dem Hofleben, Dinge, die nur ein ganz Eingeweihter wissen kann. Um eine Kleinigkeit herauszugreifen, woher weiß man drüben, dass Sie zuweilen in der kühlen Eule grüne Limonade trinken? Ich wurde rot und stammelte irgendeine dumme Ausrede. Der Prinz legte mir die Hand auf die Schulter und lachte herzlich. »Aber lieber Freund, es ist wirklich ganz egal, ob Sie grüne Limonade trinken oder nicht. Das tun viele. Und dass es Rüdesheimer Wein ist, weiß jeder. Ich bin der Letzte, der einem das verargt. Der Letzte auch, der für das rückständige Anti-Alkohol-Gesetz eintritt. Ich habe zum Beispiel heute die Freilassung des verhafteten Stationsvorstehers durchgesetzt, weil ich es durchaus für kein Verbrechen ansehe, wenn sich ein sonst treuer Beamter einmal ein bisschen animiert. Was mich interessiert, ist nur das eine. Wie kommt man in Hakulatotuland auf solche Dinge? Der Herren aus Ihrer Redaktion sind Sie ganz sicher. Schnarf fiel mir ein, aber ich unterdrückte den Verdacht. Ich glaube nicht, dass in der Redaktion ein Verräter ist, sagte ich. Das glaube ich auch nicht, rief der Prinz eifrig. Ich kenne die Herren ja auch ziemlich genau. Herr Schnarf ist ein harmloser Schwadronneur. Herr von Stimpekrex ist treu wie Gold. Und Herr Dr. Nein ist über jeden Verdacht erhaben. Ich sah den Prinzen überrascht an. Er lachte. Es wundert Sie wohl, dass ich so von Herrn Dr. Nein spreche? Oh, ich halte den Mann für eine Perle, für eine goldtreue, ganz unersetzliche Kraft. Ich weiß genau, dass er mein wütendster Feind ist, aber ich trage es ihm nicht nach. Ich bin wohl meinem ganzen Wesen nach einer, der Gegnerschaft erwecken muss. Und eine Gegnerschaft, die aus ehrlicher, wenn auch irregehender Vaterlandsliebe entspringt, muss man achten, nicht wahr? Das sind verehrungswürdige Anschauungen, mein Prinz. Ein bitterer Zug ging um Hamrigulas Lippen. Oh, man kommt nicht weit mit solchen Ansichten. Im Grunde genommen sind sie töricht, wenigstens für den Kampf. Sehen Sie, man wirft mir vor, ich strebe nach der Krone. Ich darf das nicht zugeben, und doch, es ist wahr. Schauen Sie mich nicht so erschrocken an. Ich weiß, dass Sie kein Elender sind, der verraten wird, was ich ihm im Vertrauen sage. Der König hat keine direkte Nachkommenschaft außer Goldina, seiner Enkelin. Er hat nach den Gesetzen des Landes das Recht, aus seiner männlichen Verwandtschaft seinen Nachfolger zu wählen, und er wird den wählen, den Goldina heiratet. Doch, das will ich nicht sagen. Etwas anderes will ich Ihnen sagen. Wir sind Ihrer vier. Prinz Matoga, Prinz Helgin, Prinz Juvento und ich. Prinz Matura ist ein begabter Mann, das heißt, er war es. Er hat in seinem liederlichen, ausschweifenden Leben nicht nur ein Vermögen, sondern auch seine Gesundheit und seine Talente vergeudet. Soll einem Manne ein ganzes Volk anvertraut sein, der nicht Charakter genug hat, seinen eigenen leiblichen und geistigen Besitz zusammenzuhalten? Weiter. Prinz Helgin. Er ist solide, aber er ist ein Schwachkopf. Seine größte Freude ist, seltene Westenknöpfe zu sammeln oder mit weißen Ziegenböcken, die an der Brust einen schwarzen Fleck haben müssen, spazieren zu fahren. Er schneidet gern Hampelmänner aus und hat alle Taschen voll Süßigkeiten. Nun ist ein dummer König zwar immer noch besser als ein liederlicher, weil er sich leiten lässt, was der andere nicht tut, aber, mein Freund, Sie müssen mir recht geben. Wer sein Vaterland liebt, liefert es einem Idioten nicht aus. Wer sein Vaterland liebt und in Gefahr sieht, in die Hände eines Liederjahns oder eines Schwachkopfs zu fallen, der schiebt beide zur Seite und setzt sich an die Stelle. Es wäre dann noch Prinz Juvento. Ich will ihn nicht charakterisieren. Nein, ich will es nicht. Ich werde es Ihnen selbst überlassen, sich mit der Zeit ein Urteil zu bilden. Eines will ich sagen. Es ist ein Unglück, wenn beide Länder, Hakulatotuland und Hereditas Ufotoranien, unter ein Szepter kommen. Es ist wahr, sie haben früher immer zusammengehört. Erst der vorige König hat das Land unter seine zwei Söhne geteilt, unseren Herrn und den Vater Juventos. Die Teilung war ein Segen, denn vereinigt ist das Land zu groß. Kurz, ich habe wichtige Gründe, meine Ansprüche auch dem Prinzen Juvento gegenüber aufrechtzuerhalten. Ich will mich nicht loben. Ich habe viele Fehler. Fehler, die mir manchen guten Mann, wie zum Beispiel Dr. Nein, zum Feinde gemacht haben. Ich leugne auch nicht, dass ich ehrgeizig bin. Aber über alles geht mir das Wohl des Vaterlandes, und ich würde mich freuen, wenn Sie während der kurzen Zeit, da Sie bei uns sind, nicht mein Feind wären, denn ich habe genug studiert, auch von Ihren Verhältnissen droben, dass ich weiß, eine wie große Macht die Presse ist. Als der Prinz geendet hatte, als ich ihn so mit roten Wangen und blitzenden Augen vor mir stehen sah, fasste mich eine tiefe Beschämung, dass ich diesen Mann je verdächtigt hatte. »Hoheit«, sagte ich, »ich bin Ihnen dankbar für Ihr Vertrauen und ich werde es würdigen.« Er drückte mir die Hand. Ich wusste, dass ich ohne Scheu mit Ihnen sprechen durfte. »Glauben Sie, Prinzen sind reicher als Könige, die Krone bringt neue Lasten, aber kein neues Glück. Aber unter unseren Verhältnissen wäre jede Rücksichtnahme Schwäche, ja Hochverrat.« Ehe er ging, legte er mir die Nummer der Posaune auf den Tisch. »Behalten Sie das. Sie müssen's ja studieren. Das Konkurrenzblatt wird Ihnen übrigens keine Schwierigkeiten machen. Es ist Schund, ganz auserlesener Schund.« »Wie stellt sich aber die Regierung des befreundeten Staates zu den Angriffen?«, fragte ich noch. Er sah mich lächelnd an. »Oh, die Entschuldigung war ja so schnell da wie das Blatt. Ich glaube sogar schneller. Man habe ein Privatunternehmen konzessioniert, heißt es, habe allerdings einen solchen Ton nicht vermutet, bedauere ihn sehr und bedauere noch mehr, gar keine gesetzliche Handhabe zu besitzen, solchem Unfug, für den man die Regierung nicht verantwortlich machen könne, zu steuern. Sie sehen, es gibt unter Umständen für eine Regierung gar kein bequemeres Ding als absolute Pressfreiheit.« Als ich allein war, las ich die Nummer der Posaune. Der Prinz hatte recht, es war ein Schundblatt niedrigster Sorte. Es unterlag für mich nicht dem mindesten Zweifel, dass auch dieses Blatt ein Mensch redigiert hatte, denn ein so abgefeimtes Pressbanditentum konnte nur von einer menschlichen Seite kommen. Der politische Teil des Blattes enthielt fast nur Ausfälligkeiten gegen Hereditas Ophotoranien. Insbesondere der Prinz Hamrigula war aufs Schärfste angegriffen. Ziemlich unverblümt wurde dagegen die Thronkandidatur des Prinzen Juvento betrieben und der Prinzessin Goldina wurden die plumpesten Komplimente gemacht. Ein Schauerroman ordinärster Sorte bildete den unterhaltenden Teil. Das Anfangskapitel begann mit einem Ehebruch, setzte sich lieblich mit einem Kindesmord fort und bereitete am Schluss spannend einen Giftmord vor. Mir graute. »Chef, Mensch, ich zerplatze!« Dr. Nein war es, der mit einer Nummer der Posaune zu mir hereinstürzte. Ich sagte ihm, dass ich das ganze Malheur schon kenne. Er schäumte. »Ich bin sonst gegen den Krieg. Eine Rohheit ist er, eine Gemeinheit. Aber dafür müsste es Hiebe setzen. Hiebe, sag ich. Hiebe. Oh, oh, kolossale Hiebe.« Er sank erschöpft auf einen Stuhl. Ich erzählte ihm vom Besuch des Prinzen Hamrigula und was der mir alles gesagt hatte. Er hörte aufmerksam zu, dann sagte er, »Es stimmt, ich kann ihn nicht leiden, Sie ja auch nicht, aber ich bin nicht so borniert zu leugnen, dass er sich da sehr anständig benommen hat.« Eine Tür sprang auf. Schnarf stürzte herein. »Eine lokale Notiz, eine kolossale, interessante lokale Notiz. Von dem eben erschienenen Blatte die Posaune sind bis jetzt, also während 2 Stunden, in Maricaporta über 20.000 Exemplare verkauft worden.« Dr. Nein gab Herrn Schnarf einen Rippenstoß, dass er samt seiner lokalen Notiz in einen Winkel flog, und dann machten wir uns auf den Weg nach unserer Expedition, um die Zeitungspakete wieder aufzupacken, zu lassen und Order zu geben, die erste Seite unserer ersten Nummer mit dem Einleitungskapitel einstampfen zu lassen. Der letzte der 7. Tag und Nacht hatten wir gearbeitet. Am 26. konnten in der Morgenfrühe die ersten Exemplare unserer Zeitung ausgegeben werden. Mit Dr. Nein hatte ich mich verfeindet, weil ich auf die Angriffe der Posaune mit keinem Worte eingegangen war, während er mir doch binnen wenigen Stunden 3 verschiedene gepfefferte Gegenartikel geschrieben hatte. Er war, um mich schließlich zu gewinnen, immer sanfter geworden, aber auch der 3. Artikel war noch ein Monstrum von Grobheit. Es ging mir nach der Herausgabe der Zeitung so wie einem jungen Autor, der sein erstes Büchlein in die Welt geschickt hat. Lange, bange Tage, Tage quälender Unruhe und besorgter Liebe, wie einer Mutter Sorge ist's, deren erstes Kind in die Fremde zog und die nun von Stunde zu Stunde auf gute Nachricht harrt. Ach, das echte Glück, der echte Stern glänzte mir nicht. Wohl wurden Tausende und Abertausende der Zeitung gekauft, aber nur, weil es etwas Neues war. Das Interesse der großen Masse hatte ich nicht geweckt. Das merkte ich bald. Das Interesse gehörte der Posaune. Wir hielten eine Redaktionssitzung. Es ging recht gedrückt zu. Schnarf behauptete zwar, es sei leicht, die Posaune in der zweiten Nummer zu überdröhnen. Er wisse eine Menge der aufregendsten Abenteuer, er fand aber keine Gefolgschaft. Für platten Ungeschmack sei er nicht, sagte Dr. Nein, nur einen kräftigen Stil wolle er, einen sehr kräftigen, wirksamen Stil. Es sei nie leichter, geistreich zu sein und sich Gehör zu schaffen, als wenn man grob werde. Das empfehle er. Stimpekreck sagte, er würde unter die Linie des guten Geschmackes nicht hinabsteigen. So stritten sich die drei und ich schwieg. Den Erbprinzen Juvento traf ich einmal. Er war heiter und freundlich, wie immer, und sagte mir viele liebe Dinge über meine Zeitung, namentlich über den Anfang meines Romans. Ich konnte meine Bitterkeit nicht ganz verbergen. Da sah er mich forschend an. Dann fragte er, ob ich wohl mit ihm zu Dr. Schnugu gehen wolle. Ich sagte, ich hatte nicht Zeit. Da nahm er mit kühler Höflichkeit Abschied. Den ganzen Tag brachte ich die herrliche, sonnige Jünglingsgestalt nicht aus dem Gedächtnis. Ich gab mir alle Mühe, jeden Verdacht gegen ihn zu unterdrücken, aber immer fiel mir ein, dass ich ihn auf dem Felde gesehen, als die landesverwiesenen Krähen mit den Briefen ausflogen. Das plumpe Lob fiel mir ein, das ihm in der Posaune gespendet war, die überaus hämischen Angriffe auf seinen Rivalen Hamrigula. Warum fand er auch nicht ein paar bedauernde Worte für den rohen Ton des Blattes aus seinem Heimatlande? Ich war ein Tor. Der Prinz Juvento war schön und heiter, deshalb liebte ich ihn. Prinz Hamrigula war hässlich und hatte ein unglückliches Wesen. Deswegen war er mir unsympathisch. Unzufrieden ging ich am nächsten Tage wieder die Straßen entlang. Da traf ich Schnarf. Er machte ein sehr vergnügtes Gesicht, legte es aber bald in ernste Falten. »Eine feine lokale Notiz«, rief er mir entgegen. »Was ganz Rares für die zweite Nummer, aber leider aus traurigem Anlass. Nun, das Zwerglein wird sterben, das Schneewittchen-Zwerglein. Jawohl, schauen Sie nur, Herr Professor, es stirbt bestimmt. Dr. Schnugu hat's gesagt. Es hilft nichts mehr. Kein Gesundheitssee, kein Wundertrank. Selbst der große Pokal nicht. Seine Zeit ist um. Er stirbt und wir bringen's in der Zeitung. Er ist der älteste Mann im ganzen Lande, jawohl. So einen Uralten haben sie drüben nicht. Und dass er jetzt gerade stirbt, ja, das ist ja eigentlich sehr traurig.« Und er machte die scheinheilige Miene, die Reporter immer bei traurigen Anlässen zur Schau tragen, wenn sie im Stillen ihr Honorar berechnen. Ich erkundigte mich nach der Wohnung des kranken Zwergleins und ging hin. An die hohe Stadtmauer gelehnt stand ein kleines Haus. Es blinkte wie Silber, aber es war aus Erz. Aus Erz waren die Mauern, aus Erz Stufen und Fliesen, aus gewalztem Zink das spitze Dach. Mit scheuer Andacht trat ich in dieses Haus. Inwendig war ein einziger großer Raum. 7 Bettlein standen die Wände entlang. Ein Tisch war gedeckt mit 7 Tellerchen, 7 Messerchen, 7 Becherchen. In einem Bettlein lag das Zwerglein, das letzte der 7, das übrig geblieben war. Der Greis lag mit geschlossenen Augen. Ich blieb an der Pforte stehen. Ein Fieberstrom rieselte mir durch Leib und Seele. Ich war auf heiligen Boden getreten. Eines der holdesten Wunder meiner Kindheit war vor mir lebendig geworden. Ein Mann erhob sich aus der Ecke. Es war Dr. Schnugu. Er kam leise auf mich zu, fasste mich an der Hand und führte mich nach einem der 7 kleinen Stühlchen. Dann setzte er sich neben mich. Schweigend saßen wir da. Wir waren die einzigen im Raum, außer dem Kranken. 7 kleine Uhren hingen an der Wand, 6 waren stehen geblieben, 1 tickte mit müdem Schlag. Da schlug der Kranke die Augen auf. Einen Augenblick blieben sie umflort, dann wurden sie hell und er erkannte uns. Die welke Hand hob sich und winkte uns. Tief über den Greis gebeugt standen wir. Ein Leuchten ging über sein Gesicht. Die selige Erinnerung, die sein ganzes Leben verklärt hatte, kam ihm auch im Sterben. In meinem Bettchen hat sie gelegen, gerade in meinem Bettchen. Das liebe Kind. Und nach einer Pause, während ihm die Lippen zitterten vor Erregung und Glück, in meinem kleinen Bettchen. Er schwieg und sah uns an, ob wir es auch gehört hätten und ob wir denn nichts dazu sagten. »In diesem Bettchen, in dem Sie jetzt liegen?« fragte ich, nur um etwas zu sagen. Er wurde ganz aufgeregt. »Oh nein, nein, aber oh nein! Das Bettchen, in dem das Schneewittchen geschlafen hat, das ist ja ein heiliges Bettchen. Das steht dort.« Und die Hand hob sich wieder und zeigte nach einem der Bettlein, das an der Wand stand. Mit unendlicher Liebe hingen die alten Augen an dem Heiligtum, bis sich der Blick verlor und das Haupt zurücksank. Wir blieben am Bette stehen. Wie der Atem müder und leiser ward, so ward der Schlag der Uhr müder, die unter ihren ruhenden Schwestern allein noch ging. Ein weher Zug ging um die Lippen des Greises und er begann wieder zu sprechen. »Sie ist nie mehr wiedergekommen.« Und dann Stille. Wir sahen eine Blässe aufsteigen in dem Gesicht und wussten, von einem millionenjährigen Leben ist nur eine Stunde noch übrig. Oder weniger als eine Stunde. Alles geht zu Ende. Alle Freude am Bestehenden ist Irrtum. Es ist Irrtum, das etwas lange währt. Und so ist all unsere Größe ein leerer Schein, der heute ist und morgen war. Und so ist jeder, der den Kopf stolz trägt, ein armer Tor, der schlechter rechnen kann als ein kleiner Knabe. Eine Stunde noch von einer Jahrmillion. Diese Stunde allein ist lang. Die Jahrmillion ist kurz. Ein Blick fliegt drüber hin wie über eine lächerlich kurze Zeit, die Erinnerung einer Sekunde beherrscht. Horch, leise, behutsame Schritte nahen. Sie kommen die ehernen Stufen herauf. Jetzt öffnet sich die Tür. Zwei Mädchen treten ein, die Prinzessin und Angelika. Das Königskind geht leise an den Wänden hin. Das Menschenkind bleibt stehen. Bleibt erschrocken stehen, wie ich, vor diesem verkörperten Wunder, vor diesem erfüllten Glauben. Die schwarzen Haare umrahmen die weiße Stirn, die Wangen glühen rot in der Erregung. Mir fällt ein wonniger Kindersatz ein. Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Schwarz wie Ebenholz. »Schneewittchen!« Ein markerschütternder, wilder Freudenschrei. Der Kranke hat sich aufgerafft im Bett. Die Arme streckt er aus, die Augen sind weit geöffnet. »Schneewittchen!« Er sinkt zurück. Röchelnd, schwer atmend. Die Augen rollen und irren umher. Er will sich erheben, aber der Schreck hat seine Kraft gebrochen. »Schnee!« »Schneewittchen.« Der Doktor geht zu dem Mädchen. Er sagt ihr leise Worte ins Ohr. Ihr kluges Herz versteht schnell, versteht Heiligendienst. Ans Bett tritt sie langsam und lächelnd. »Ich komme zu dir, du Lieber, Lieber.« Regungslos schaut er sie an und lächelt auch. Lächelt wie in Verklärung. »Du bist gekommen«, sagte er selig. Sie streichelt ihm die Hände und die Stirn. Und dann wieder schauen sie sich nur an. »Bist du wieder da?« Er ergreift ihre Hand und drückt sie an seinen welken Mund. »Komm ganz nah, liebes Schneewittchen.« Sie beugt den schönen Kopf tief zu ihm hinunter. Einen Augenblick schlingt er die Arme um ihren Hals, dann fallen ihm die Augen zu. Nur ganz leise atmet er noch. Wir alle stehen gebannt von heiliger Scheu. Da kommt ihm die Kraft zurück. Er öffnet die Augen und sein Antlitz wird besorgt. »Du bist weit hergekommen, Schneewittchen. Du bist hungrig, hungrig wie damals. Du musst essen, von meinem Tellerchen und aus meinem Becherlein trinken, aus meinem. Die anderen sechs sind tot, alle. Alle gestorben.« Sie nickt und geht. In einem kleinen Schränkchen findet sich Speise und Trank. Er sieht ihr mit seligen Augen zu, wie sie Wirtschaft treibt in seinem Heim. Er sagt ihr, wo sein Tellerlein steht. Er sieht zu, wie sie Brot isst und schweigend aus seinem Becherlein trinkt. Und wie sie fertig ist, geht sie wieder zu ihm. Geh jetzt schlafen, Schneewittchen, sagte er leise. Geh in mein Bettchen schlafen. Gehorsam zieht sie die Decke ab von dem kleinen schneeweißen Bett und legt sich hinein. Er hat sich mühsam auf einen Arm gestützt und sieht sie liegen. Sieht ihren zarten, feinen Kopf, die dunklen Locken auf dem weißen Bett, sieht das süße Bild wieder verkörpert, das sein Leben lang der Glanz seiner Träume, der Stern seiner Sehnsucht war. Sieht, sieht, und ein Jauchzen dringt aus seiner Brust. Und er sinkt zurück und ist tot. Die Liebe. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Die Melodie dieser Worte ging mir durch die Seele immer, immer fort. Ich glaubte wohl, das Wunder sei schuld daran, dass ich sah, glaubte die Melodie, die mir einst im Kinderohr geklungen, halle mir nun wie ein spätes Echo durch die Seele. Glaubte anfangs, es sei alles nur ein Erinnern. Aber beim Erinnern ist Friede. Und in mir lebte der Wunsch. Der brennende Wunsch, die eine wiederzusehen, immer wiederzusehen, die mir die selig-unselige Melodie im Herzen erweckt hatte, die mir mit quälender Wonne den Frieden scheuchte bei Tag und bei Nacht. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Ich ging hinaus in den Märchenwald, setzte mich unter einen großen Baum und stützte das Haupt auf die Hände. Ein Vermächtnis war mir geworden. Das tote Zwerglein hatte mir seine zehrende Schneewittchensehnsucht vererbt. So saß ich, junges Menschenkind, im Märchenwalde und träumte, wusste nichts von Himmel und Welt, nur ein süßer Duft war ringsumher, ein müder, seliger Duft. Ich wusste nicht, von wannen dieser Duft kam, saß da im Walde mit schlafenden Sinnen, hielt alles für einen fremden Sehnsuchtshauch und war nun ganz in der Fremde, war wie ein Kind, das sich verlaufen hat in einem blühenden Königsgarten, so scheu und so glücklich, so unwissend und so voll Staunen und Bangigkeit. Es kam eine lange Prozession daher mit blinkenden Lichtern. Leuchtkäfer gingen durchs hohe, bebende Gras. Und wie sie zu mir kamen, teilte sich die Reihe, sie gingen zur Rechten und zur Linken und nahmen Aufstellung im Kreise. Als ich das ansah, war es wie ein großer goldener Ring, der sich um mich geschlossen hatte. Dann kamen kleine Waldmädchen gegangen, viele hundert. Sie hielten Zweige in den Händen mit zarten Blättern und noch zarteren weißen Blüten. Als sie zu mir kamen, teilte sich abermals die Reihe. Sie gingen zur Rechten und zur Linken und nahmen jenseits des leuchtenden Ringes Aufstellung im Kreise. Als ich das ansah, war es ein großer, blühender Myrtenkranz. Und hundert und aberhundert andere Waldmädchen kamen, die trugen blütenweiße Schleier in ihren Händen, wehende, weiße Brautschleier. Dann die große Schar der Spielleute im Märchenwald. Wer kennt all die feinen Geigerlein, die Männlein, die auf Grasflöten blasen, die Mädchen, die Laubblätter zwischen den Lippen haben und zirpen wie die Grillen, die Blumengeister alle, die läuten, singen, flüstern und kosen. Eine Sängerschar kam von lauter kleinen Elfenkindern, die sangen jubelnd immer den einen Namen. Angelika, Angelika. Und Kobolde drangen herbei, zeigten ihre Künste und banden mir Hände und Füße mit einer Girlande von Rosen. Ich sank zurück ins Gras und schloss lächelnd die Augen. Nun wusste ich, woher dieser süße, müde Duft kam. Die Göttin der Liebe stand hinter mir, die rosenduftige Göttin der Liebe. Lockend und lachend klang um mich das große Liebeslied des Märchenwaldes. Aber die Augen blieben mir geschlossen, ob ich auch hörte, dass tausend flinke, zierliche Jungfräulein sich um mich schwangen im Tanze. Die Sehnsucht meiner Seele schwieg nicht still bei diesen Wundern. Ein größeres Glück suchte sie, noch ein größeres Wunder. Da kam ein milder Traum. Versunken Märchenwald und goldene Stadt, verklungen das Lied der Elfen. Ein kleines Haus sehe ich im Traum, droben auf der Welt. Ganz allein, ganz heimlich liegt es mitten im Wald. Nur Hirsch und Reh kommen zum Besuch. Vor den Fenstern blühen rote, einfache Blumen. Und drinnen, in trauter Häuslichkeit, waltet mein Glück. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Ende von Abschnitt 5.